diesen kalten Vieren sind alle Straßen leer. Die Wasser stille stehen, ich aber schweif ein Heer. Die Sonne scheint so trübe, muss früh hinuntergehen. Erloschen ist der Wald zu Ende, an Dorfe mach ich halt, und wär mir meine Hände, bleibt auch das Herze kalt, und wär mir meine Hände.